rein, winket mir dein Hut ans Bein. Leg ich auf deine Couch, springt er mir auf den Bauch. Sobald ich etwas esse, sitzt er neben mir und grunzt. Und beim Küssen steht er ständig zwischen uns. Er kann machen, was er will. Ich halte das nicht mehr aus. Morgen bring ich meinen mit, der frisst an deinen auf. Ich sag nur, komm, wo die Pass. Schnapp mir das Biest, reiß ihm alle Beine aus, so dass er auf den Boden. Schreib ihn dann durch die Wohnung, zerquetsche seinen Kopf und tu das Seelen. Dein Hund pariert auf Mord. Egal was ich tu, dein Hund lässt mich nicht in Ruhe. Du findest das noch schön und tust ihn dafür verwöhnt. Wahrscheinlich ist er dir viel wichtiger als ich. Anstatt mich, doch das geht mir zu weit, kannst du das nicht begreifen. Morgen wird mein Hund deinen zerfleischen. Ich sag nur, komm hoch, wie fast. Schnapp dir das Biest, reiß ihm alle Beine aus, so dass er auf den Bock nicht. Schreib ihn dann durch die Wohnung, zerquetsche seinen Kopf und du wirst sehen. Dein Hund pariert aufs Mord. Ich sag nur, komm hoch, wie was. Schnapp dir das Biest, reiß ihm alle Beine aus, so dass er auf den Bock liegt. Schleif ihn dann durch die Wohnung, zerquetsche seinen Kopf und du wirst sehen. Ich sag nur, komm hoch, wie was. Schnapp dir das Biest, reiß ihm alle Beine aus, so dass er auf dem Bauch liegt. Schleif ihn dann durch die Wohnung, zerquetsche seinen Kopf und du wirst sehen. Ich sag nur, komm hoch, wie fast. Schnapp dir das Biest, reiß ihm alle Beine aus, so dass er auf dem Bauch liegt. Schleif ihn dann durch die Wohnung, zerquetsche seinen Kopf und du wirst sehen. Ich sag nur, komm hoch, wie fast. Schnapp dir das Biest, reiß ihm alle Beine aus, so dass er auf dem Bauch liegt. Schleif ihn dann durch die Wohnung. Dein Hund pariert aus Wort.